Unsere Familie ist jetzt viel enger verbunden und wir sind weniger gestresst. Durch Gottes Liebe wurde mein Mann sofort frei von seiner Sucht und wird jeden Tag ein großartigerer Ehemann und Vater. Wir betrachten uns als Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist wieder der Schlüssel. Und haben die Wahrheit erkannt, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Die Predigten von Pastor Prince haben mir geholfen zu erkennen, dass Gott mich viel mehr liebt, als ich je gedacht oder erwartet hätte. Und die Erkenntnis, dass Gott auch meinen Mann mit derselben großen Liebe liebt wie mich und ihm dieselbe unverdiente Gunst schenkt wie mir, hat es mir leichter gemacht, ihm auch zu vergeben und ihn zu lieben. Haben Sie das gehört? Es gibt heute viele Ehepaare, die sich entfremdet haben. Die Frau trägt ihrem Mann etwas nach, wo sie ihm vergeben müsste. Oder der Mann trägt der Frau etwas nach. Die einzige Hoffnung liegt darin, zu entdecken, wie sehr sie von dem geliebt werden, der sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat. Und nicht nur das. Die Erkenntnis, wie sehr wir versagt haben und wie viel uns vergeben ist, bringt uns auch dazu, anderen zu vergeben. Pastor Prince, ich bin so dankbar, dass Sie Ihre Predigten ausstrahlen, um die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus zu zeigen. Unser wunderbarer Retter hat nicht nur unsere Ehe und unsere Familie erhalten, sondern auch auf wundersame Weise alles zum Besseren verändert. Na, Freunde, Halleluja! Das ist toll, Pastor Prince, aber ich finde Gnade gefährlich. Sie bringt die Leute dazu, liederlich zu leben. Gut, nur für Sie lese ich noch eines vor. Oder was meinen Sie? Soll ich noch eins vorlesen? Ich habe so viele von diesen Zeugnissen. Wenn Sie sie selbst lesen möchten, um ermutigt zu werden und gute Nachrichten zu lesen, während die Welt voller schlechter Nachrichten ist, dann gehen Sie auf unsere Website newcreationtv.org und klicken Sie auf Zeugnisse. Dort finden Sie verschiedene solche Berichte. Ich habe nicht genug Zeit, um alle vorzulesen. Amen. Als nächstes lese ich das Zeugnis dieser Frau aus Texas in den USA vor. United States. Pastor Prince, als ich Sie zum ersten Mal spätabends im Fernsehen gesehen habe, lag ich gerade in einem Pflegeheim und lernte nach einer Rückenoperation wieder laufen. Ihre freudige Liebe zu Jesus hat mich dazu gebracht, Ihr Buch »Die Macht des richtigen Glaubens« zu kaufen. Nachdem ich angefangen hatte, es zu lesen, entschied ich, dass ich von der Drogenabhängigkeit und den furchtbaren Fehlern meines Lebens genug hatte. Ich wollte zu Gott zurückkehren, also machte ich einen Entzug und eine 90-tägige Reha. Ich nahm Ihr Buch mit und las es zu Ende. Manche von Ihnen haben das nicht einmal geschafft. Es geschah ein Wunder nach dem anderen. Nicht nur, hören Sie, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen heroinsüchtigen Frauen. Vielleicht sagt jetzt jemand, aber Pastor Prince, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Dann würde ich gerne fragen, haben Sie mein Buch gelesen? Haben Sie die Predigten gehört? Es passiert nicht einfach etwas, weil Sie in die New Creation Church gehen. Wenn Sie zu McDonald's gehen, werden Sie auch nicht automatisch zu einem Big Mac. Werden Sie kein Big Mac. Nein, es passiert nicht durch Osmose. Diese Frau hat sich Zeit dafür genommen. Die Entfernung ist also kein Problem. Die Menschen hier sind mir näher. Aber bevor Sie kommen und sich beschweren, lassen Sie sich von der Welt prägen? Oder hören Sie die Predigten? Naja, vielleicht ein, zweimal in der Woche. Ich habe so viel zu tun. Wenn der Krebs in Ihrem Körper nicht zu beschäftigt ist, um Sie rund um die Uhr anzugreifen, dann sollten Sie nicht zu beschäftigt sein, um rund um die Uhr auf dem iPad Gottes Wort zu hören. Alles andere sollte nicht wichtiger sein, oder? Amen. Amen. So. Es geschah ein Wunder nach dem anderen, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen heroinsüchtigen Frauen. Mir wurde klar, dass Sucht so eine Lüge ist. Durch das Blut von Jesus bin ich eine gerechte Frau vor Gott. Diese Erkenntnis ermutigte mich, anderen zu sagen, dass auch sie frei werden können. Hey, Pastoren, wir wollen, dass unsere Leute evangelisieren und andere zu Jesus führen. Schauen Sie sich das an. Sie evangelisieren ganz automatisch, ohne es zu merken. Wenn Sie eine gute Botschaft hören, erzählen manche von Ihnen ihren Freunden, ich weiß, wo es die beste Laksa gibt. Ich weiß, wo es die besten Ramen gibt. Ich weiß, wo es das beste Hühnchen gibt. So etwas hast du noch nie gegessen. Es ist so saftig. Sie sagen es ihren Freunden. Das ist Evangelisieren. Die gute Nachricht weitererzählen. Durch das Blut von Jesus bin ich eine gerechte Frau vor Gott. Diese Erkenntnis ermutigte mich, anderen zu sagen, dass auch sie frei werden können. Ihr Buch hat so viele Frauen sofort befreit. Ich erklärte ihnen, was ihr Buch mir gezeigt hat. Wir haben aus ihrem Buch gelernt, dass die Gaben am Kreuz gegeben wurden. Die Frauen fielen weinend in meine Arme und Gottes Gegenwart kam über sie. Gott hat sich offenbart und so viele Leben verändert. Ich habe regelmäßig Kontakt zu diesen Frauen und sie sind immer noch clean. Sie sind immer noch clean. Ich danke Gott mehrmals täglich dafür. Danke, Pastor Prince, dass Sie Jesus so sehr lieben. Ich gebe immer noch die Weisheit weiter, die mir geschenkt wurde. Wow! Amen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich habe gerade letzte Woche von Pastor Benjamin erfahren, dass die größte Gemeinde in Deutschland mit Tausenden von Leuten, vor allem ihre jungen Leute, vom Evangelium der Gnade erfasst wird. Ihr Jugendpastor predigt Dinge wie, das ist euer Sündopfer. Wenn ihr ihm eure Hände auflegt, geht eure Sünde auf es über und die Gerechtigkeit des Lammes geht auf euch über. Und die jungen Leute jubeln. Habe ich fertig gelesen? Gut, das hier über die Kokainabhängigkeit lese ich ein anderes Mal. Sind Sie gesegnet worden? Das passiert auf der ganzen Welt, wenn man den Menschen Gnade predigt. Und manche Festungen und Mächte sind nicht einmal dämonisch. Es sind Gemeinden. Sie versuchen, die Menschen davon abzuhalten und sagen, seid vorsichtig mit dieser Gnadenbotschaft. Obwohl das Leben der Menschen, die mit dieser Botschaft in Kontakt kommen, vollkommen umgekrempelt wird. Sie werden ganz nebenbei heilig. Sie lernen ganz nebenbei, Jesus zu lieben. So ist es im Prinzip ständig. Es ist nicht so, dass jeder, der mich kennt, sofort befreit wird. Aber viele schon. Sie können auf meine Website gehen und es selbst nachlesen. Es gibt zu viele Zeugnisse, um sie hier alle vorzulesen. Aber ich habe mir heute die Zeit genommen, um Ihnen wenigstens ein paar davon zu zeigen. Aber es gibt noch viele mehr. Die Menschen werden dazu befreit, ein Leben zu führen, das Jesus verherrlicht und das erfüllend ist. Das Leben im Überfluss. Vielleicht sagen Sie, Pastor Prince, Sie müssen Heiligkeit sagen. Die Menschen werden nicht heiliger, wenn man das Wort heilig oft gebraucht. Ich könnte Ihnen sagen, ich hätte nur Pickel und dabei sind es die Masern. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie also Abstand halten. Wichtig ist nicht, was Sie sagen, sondern was Sie sind, verstehen Sie? Das Wort heilig immer wieder zu sagen, macht Menschen nicht heilig. Aber das Evangelium zu predigen, macht Menschen ganz nebenbei heilig. Das nennt man die Frucht des Geistes. Was für eine Heiligkeit wollen Sie? Wollen Sie die Heiligkeit einer Frau ohne Make-up, mit einem so straffen Haarknoten, dass das ganze Ding wackelt, wenn sie blinzelt? Aber wenn sie in ihrer Küche sitzt, kritisiert sie andere Frauen mit einer so scharfen Zunge, dass sie damit die Messer in der Küche schärfen könnte. Pastor Prince, wollen Sie damit sagen, dass sich Frauen schminken dürfen? Ich sage, dass das nicht in der Bibel steht. Und wie stark? Hängt von Ihrem Gesicht ab. Helfen Sie uns, wir wollen nicht nachts aufwachen und dann... Was ist das? Oh, meine Frau. Wendy macht das nie. Sie geht nie so ins Bett. Ich meine, sie pflegt ihr Gesicht, das dürfen wir ja. Aber sie... Ich sagte ja, es hängt davon ab. Ich glaube, manchen gefällt das eben nicht. Oh, Pastor Prince. Ich finde einfach, dass es klug ist, wenn eine Frau auf sich achtet. Das ist okay. Aber wenn sie es nicht tun, ist es auch okay. Sie kommen trotzdem in den Himmel. Sie sind trotzdem gerecht und von Gott geliebt. Das Problem sind die Menschen. Menschen lieben nicht wie Gott. Das ist das Problem. Aber Pastor Prince, in der Bibel steht, dass Gott das Herz anschaut, der Mensch aber das Äußere. Genau. Lernen Sie aus der Weisheit der Bibel. Weil der Mensch das Äußere anschaut, werde ich diese Weisheit bei einem Vorstellungsgespräch nutzen und mich gut anziehen. Übrigens, wie kommen wir eigentlich zum Gottesdienst? Ich weiß, dass Sie sich an Wochentagen gut anziehen, aber derjenige, der es wirklich verdient, dass Sie sich schick machen und ihn ehren, ist der Sonntag. Deswegen heißt es auch Sonntagskleider. Fühlen Sie sich jetzt nicht verdammt, weil Sie heute Shorts anhaben. Fühlen Sie sich nicht schlecht. Ich weiß, dass Sie keine anhätten, wenn der Premierminister hier wäre. Amen. Aber für solche Dinge braucht es eine Erkenntnis. Man kann die Leute nicht dazu zwingen. Hören Sie zu? Gott möchte, dass Ihr Leben gesegnet ist, und zwar schon sehr lange. Es gibt viele verschiedene Meinungen dazu, aber ich glaube, dass Israel eine ganz besondere Stellung vor Gott hat. Gott hat Israel gesegnet und einen Bund mit ihnen geschlossen. Und Gottes Geschichte mit Israel ist noch nicht zu Ende. Aber er wollte durch sie die ganze Welt segnen. Und deswegen waren viele Juden damals eifersüchtig, als Jesus in Kapernaum Menschen heilte. Jesus war in der Synagoge und sprach die messianischen Worte, der Geist des Herrn ist auf mir zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, die Augen der Blinden zu öffnen und die Ohren der Tauben aufzutun. Damit hatten sie kein Problem. Dann sagte er, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und auch damit hatten sie noch kein Problem. Sie flüsterten zwar miteinander und fragten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch ein messianischer Psalm. Aber dann sagte er, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat. Das liegt außerhalb von Israel. Es war eine syrophönizische Frau, keine Jüdin. Da wurden sie ärgerlich. Und dann sagte Jesus, und es gab viele Aussätzige in Israel zur Zeit von Naaman, dem Syrer. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, außer Naaman. Naaman war kein Israelit, er war kein Jude, er war Syrer. Da wurden sie richtig wütend. Jesus hatte zwei Beispiele erzählt, wie Gott versorgt und heilt, und beide Male waren es Nicht-Juden. Und da standen sie auf. Jesus wollte ihnen damit sagen, denkt nicht, dass ihr es verdient. Nur wenn ihr nicht denkt, dass ihr es verdient, aber auf Gott schaut und seine Güte und Liebe seht, werdet ihr beschenkt werden. Aber wenn Gott sieht, dass ihr meint, dass es euch zusteht, dann wird er es euch nicht geben. Denn wenn ihr viele religiöse Werke tut und Gott euch dann etwas schenkt, werdet ihr zu den anderen sagen, schau mal, wie ich das bekommen habe. Ich habe 40 Tage dafür gefastet. An Fasten ist nichts falsch. Viele von uns sollten mehr fasten, wenigstens mal eine Mahlzeit. Und wir sollten nicht mogeln. Warum feiern wir Fastnacht, wenn wir nachher gar nicht fasten? Fastnacht ist die Nacht vor dem Fasten. Wenn man nicht fastet, muss man da auch nichts feiern. Also ich habe nichts gegen das Fasten. Aber ich bin gegen den Gedanken, dass wir auf unsere Werke vertrauen können, ganz gleich wie gut sie sein mögen. Unsere Gerechtigkeit hängt nicht von ihnen ab. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Pastor Prince, Sie sagen, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Wir glauben, das sagen Sie immer, wir glauben, dass wir nicht durch das Gesetz gerettet werden, sondern durch Gnade. Aber nachdem wir gerettet wurden, müssen wir doch das Gesetz halten. Ich will Ihnen zuerst etwas über das Gesetz sagen. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das sagt Pastor Prince immer. Das Gesetz ist heilig. Aber es kann Sie nicht heilig machen. Es ist starr und unflexibel. Es sieht, dass Sie in Not sind, aber es kann Ihnen nicht helfen. Das Gesetz kann den Aussätzigen nicht berühren. Würde es den Aussätzigen berühren, wäre es nicht mehr das Gesetz. Es ist heilig, aber es kann sie nicht heilig machen. Es ist gerecht, aber es kann sie nicht gerecht machen. Jesus kann das. Dabei gilt, falsch ist falsch und richtig ist richtig. Jemanden zu töten ist immer noch falsch. Stehlen ist immer noch falsch. Ehebruch ist immer noch falsch. Das alles sind Sünden. Amen. Wir brauchen nicht einmal die 10 Gebote, um das zu wissen. Aber wenn wir über diese Dinge siegen wollen, müssen wir verstehen, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Nur dann hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Hören Sie, Freunde. Und das ist unglaublich. Die Leute sagen, wenn ich nicht unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann sündige ich mehr. Denn weil ich unter der Gnade bin, kann ich tun, was ich will. Wer hat gesagt, dass man unter der Gnade tut, was man will? Als ich mich in Wendy verliebt habe, habe ich da als erstes gedacht, wenn ich sie heirate, dann ist sie meine Frau und ich kann alles machen, was ich will. Nein, das habe ich nie gedacht. Solange ich sie liebe, werde ich so etwas nie denken. Man fängt erst an, so zu denken, wenn man nicht mehr liebt. Wenn Sie verstanden haben, wie sehr Jesus Sie liebt, wollen Sie ihm nicht mehr wehtun, dann wollen Sie nicht mehr sündigen. Doch statt den Menschen zu zeigen, wie sehr Jesus Sie liebt, sagen wir ihnen, ihr müsst Gott lieben. Und dann reden wir über das Gesetz. Das wichtigste Gebot im Gesetz ist, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken und mit ganzer Kraft. Und das zweitwichtigste Gebot, das sagt Jesus selbst, ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte das, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei. Das gehörte nicht zu seiner Lehre, aber er beantwortete ihre Frage. Sie wollten ihm eine Falle stellen und er antwortete ihnen. Das sind also die wichtigsten Gebote. Liebe Gott mit ganzem Herzen. Ich möchte Sie als Gläubigen, der immer noch unter dem Gesetz ist, etwas fragen. Wann haben Sie zum letzten Mal mindestens eine Stunde mit Gott verbracht? Diese Woche? Okay, vielleicht. Machen Sie das jeden Tag? Ja, Pastor Prince. Denken Sie jede zweite Stunde an Gott? Meistens. Nein, das Gesetz sagt nichts von meistens. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken. Nicht wahr? Wenn Sie also nicht das ganze Gesetz halten, dann trifft Sie die Strafe, der Fluch. Wenn Sie unter dem Gesetz sind, kommen Sie unter den Fluch. Sobald Sie nicht das ganze Gesetz halten,